Im dritten Jahre der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, und einen Teil der Geräte des Gotteshauses in seine Gewalt, und er verbrachte sie in das Landsignieu in den Tempel seines Gottes, die Geräte aber verbrachte er in die Schatzkammer seines Gottes. Darauf befahl der König dem Obersten seiner Kämmerer, Aschpenaz, von den Israeliten und zwar aus der königlichen Familie und aus den vornehmen Knaben herbeizubringen, die ganz ohne jeglichen körperlichen Fehler, von schönem Aussehen, in allem Wissen wohlbewandert, kenntnisreich und einsichtsvoll wären und die Fähigkeit besäßen, im Palaste des Königs zu dienen und sie in der Schrift und Sprache der Chaldäer zu unterrichten. Und der König wies ihnen ihre tägliche Ration von der königlichen Tafel und von dem Weine, den er zu trinken pflegte, an und befahl, sie 3 Jahre zu erziehen, damit sie nach Ablauf derselben in den königlichen Dienst treten. Unter ihnen befanden sich auch die Judäer Daniel, Hanania, Misael und Asaja, der Oberkämmerer aber gab ihnen andere Namen, Daniel nannte er Belsasar, Hanania Sadrach, Misael Mesach und Asaja Abednego. Daniel nahm sich jedoch fest vor, sich nicht durch den Genuss der königlichen Speise und des Weins, von dem der König trank, zu verunreinigen, und erbat sich von dem Oberkämmerer die Erlaubnis, sich nicht verunreinigen zu müssen. Gott aber ließ Daniel bei dem Oberkämmerer Huld und Erbarmen finden, doch sagte der Oberkämmerer zu Daniel, ich hege nur die Befürchtung, dass mein Herr, der König, der euch die Speise und das Getränk angewiesen hat, euer Aussehen schmächtiger finden könnte, als das der anderen Knaben eures Alters, und dass dann durch eure Schuld mein Kopf beim Könige verwirkt ist. Da sprach Daniel zum Obermundschenk, den der Oberkämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaja gesetzt hatte, versuche es einmal mit deinen Knechten 10 Tage, dass man uns nur Pflanzenkost zu essen und nur Wasser zu trinken gebe. Dann möge unser Aussehen und das Aussehen der Knaben, die von der königlichen Speise essen, deiner Besichtigung unterliegen, und je nachdem du es finden wirst, magst du dann mit deinen Knechten verfahren. Da gewährte er ihnen diese Bitte und versuchte es mit ihnen 10 Tage. Nach Verlauf von 10 Tagen aber sahen sie besser und wohlbelebter aus als alle die Knaben, die von der königlichen Speise zu essen pflegten. Fortan ließ der Obermundschenk, was ihnen an Speise und Wein bestimmt war, hinwegtragen und gab ihnen Pflanzenkost. Diesen 4 Knaben verlieh Gott Wissen und Verständnis für jede Art Schrift und Wissenschaft, Daniel aber konnte auch alle Gesichter und Träume verstehen. Als nun die Zeit, nach welcher der König sie vorzustellen befohlen hatte, abgelaufen war, stellte sie der Oberkämmerer Nebukadnezar vor. Als sich aber der König mit ihnen unterhielt, fand sich unter ihnen allen niemand wie Daniel, Hanania, Misael und Asaja, so traten sie in den königlichen Dienst, und in allen Fällen, wo es sich um Weisheit und Einsicht handelte, fand sie der König, so oft er sie befragte, allen Zauberern und Wahrsagern in seinem ganzen Reiche 10-fach überlegen. Daniel aber erlebte noch das erste Jahr des Königs Cyrus.